Hallo, hallo, wir melden uns von der Maifeier auf dem Platz der Republik. Ungefähr 50.000 bis 60.000 Menschen sind jetzt um 11 Uhr versammelt, aber noch strömen immer von Brandenburger Tor die Menschen her. Wenn ich mich umdrehe, wir stehen hinter der roten kleinen Rednertribüne, die mit Maiengrün geschmückt ist, und links und rechts beherrschen zwei große Maienbäume das Panorama, steht der alte, zerschossene Reichstag hinter uns und zwei große Plakate davor, Freiheit und Brot und Freundschaft und Spanne der Welt. Vor uns das große Bild, große Aufmärsche, die Wochenschauen, die Pressefotografen, rote sozialistische Fahnen der Jugend, die hinter uns stehen. Und einmal wurde der Unterschied zwischen der Kundgebung hier und der Kundgebung jenseits des Brandenburger Tores klar, als eine geschlossene Kolonne von Menschen hier die Ost-West-Achse heruntermarschiert kam und in der entgegengesetzten Richtung Einzelgänge, die hier zu diesen 50.000 bis 60.000 Menschen gehören, die bis jetzt hier waren. Aber Einzelne rollten auch ihre Fahnen ein von der Kolonne und schwenken dann ab hier zum Platz der Republik. Vor uns wieder immer das schöne Bild dieses traditionellen Platzes, die zerschossene Krolloper, rechts Berlin die S-Bahn, dahinter die Siegesgöttin und der zerschossene Turm der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Mein Kollege Jürgen Graf kommt gerade vom Ostsektor zurück und von anderen Stadtteilen und soll Ihnen kurz berichten, wie es da aussieht, jetzt am 1. Mai um 11 Uhr. Es war nicht so ganz einfach, als Einzelperson bis zum Lustgarten vorzudringen. Auf der ersten Brücke, auf der ich versuchte, zum Lustgarten zu kommen, bedeutete mir ein Polizist, hier kommt nur durch, wer mitmarschiert. Nun, es gelang dann doch durchzukommen und der Lustgarten bietet etwa dasselbe Bild wie im vorigen Jahr. Eine mit großen Mitteln aufgerichtete, gewaltige Rednertribüne mit den überlebensgroßen Porträts von Bebel, Marx, Engels und Liebknecht. Eine Lautsprecheranlage sorgt für den ordnungsgemäßen Aufmarsch und darin dokumentiert sich wohl auch der große Unterschied zwischen den beiden Kundgebungen. Drüben die organisierten Aufmärsche, die wohl keineswegs freiwillig zu sein scheinen, und hier die freiwillige Teilnahme der Berliner arbeitenden Bevölkerung. Berliner, die Maifeier 1948 steht im Zeichen einer nicht einheitlichen Kundgebung. Und alle, die sehen und hören wollen, werden sie nicht als ein taktisches Manöver einer unzufriedenen Opposition, sondern als die Folge einer tragischen Schicksalhaftigkeit hinnehmen. Sie ist ein Symptom für die Aufspaltung der Erde in zwei Sphären. Die Demarkationslinie läuft nicht nur durch Erdteile, Länder, Städte, sondern auch durch die Menschheit. Völker, Familien und selbst durch das eigene Ich. Denn unser Gefühl weiß nichts von Antipathie gegen die Angehörigen der östlichen Erdbewohner. Unsere Erkenntnis aber rät uns, sich für die westliche Freiheit und Lebensauffassung zu entscheiden. Diese tragische Schicksalhaftigkeit der Trennung ist geistig begründet und niemand kann es leugnen, dass uns hier im Platz der Republik von den drüben im Lustgarten die chinesische Mauer, das ist die Einstellung zum Freiheitsbegriff und seiner demokratischen Handhabung trennt. Sicher ist von vielen drüben nur der volksdemokratische Druckpunkt und die Anzahl der Bockwürste und der politische Wodka für die Anteilnahme entscheidend gewesen. Karl Marx der geistige Vater des wissenschaftlichen Kommunismus, hat mit gutem Recht und noch besseren guten Gründen die gesellschaftliche Veränderung kraftvoll gefordert, ohne jedoch jemals der Vergewaltigung des Menschen das Wort zu reden. So stehen seine Epigonen auf dem Lustgarten auf dem seltsamen Standpunkt, dass in ihrem Vergesellschaftungsprogramm an erster Stelle die Vergesellschaftung der menschlichen Freiheit steht.